Kraft, du Stärke sei gesungen, Gott, dem Namen das bezwungen, und den Satanas verjagt. Kraft und Stärke, Kraft und Stärke, Kraft und Stärke, sei gesungen, Gott, dem Namen das bezwungen, und den Satanas verjagt, der uns Tag und Nacht verklagt, der uns Tag und Nacht verklagt. Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Ehr und Sieg ist auf die Flammen durch des Lammes Blut gekommen, durch des Lammes Blut gekommen. Ehr und Sieg ist auf die Flammen durch des Lammes Blut gekommen.